Alle glücklichen Familien ähneln einander. Aber jede unglückliche Familie ist es auf ihre eigene Art. Bei Oblonskis herrschte völlige Verwirrung. Die Frau des Hauses hatte herausgefunden, dass ihr Mann sich mit einer früheren Gouvernante eingelassen hatte und ihm mitgeteilt, dass sie unter diesen Umständen nicht mehr mit ihm unter einem Dach leben könne. Die Situation, die dadurch entstand, war für alle Bewohner eine Qual. Die Frau verließ ihr Zimmer nicht mehr und der Mann kam seit 2 Tagen nicht nach Hause. Die Kinder liefen unbeaufsichtigt im Haus herum, die neue Gouvernante stritt sich mit der Wirtschafterin und die Dienstboten hatten gekündigt. Oh, nein! Dolly! Sie wünschen? Dolly, Anna kommt! Was geht mich das an? Ich kann nicht mit ihr reden. Aber das... Gehen Sie raus! Aber das geht doch nicht, Dolly! Dolly! Was soll ich denn sagen? Kann denn eine einzige Minute der Leidenschaft eine 9-jährige glückliche Ehe... Erzählen Sie mir bloß nichts von Ihrer Leidenschaft. Aber wie soll ich es denn bloß wieder gut machen? Sie haben mich nie geliebt. Nie. Ich hasse Sie. Ich verachte Sie. Sie sind mir abstoßend, ekelhaft, widerlich. Ich will Sie nicht mehr sehen. Ich räume heute noch das Feld und dann können Sie sich mit Ihrer Geliebten hier einrichten. Als Stepan Oblonski am Morgen des nächsten Tages in den Büroflur trat, lief ihm ein breitschultriger Mann mit flinken Schritten entgegen. Konstantin Lewin, bist du das wirklich? Ja, ich bin's. Und in dieser Höhle suchst du mich auf. Konstantin Dmitrijewitsch Lewin und Stepan Oblonski, oder Kostja und Stiva, wie sie sich nannten, waren Jugendfreunde. So verschieden sie waren, so sehr hingen sie doch aneinander. Vom Großstadtleben seines Freundes wollte Lewin nichts wissen. Stepan dagegen hatte bis heute nicht begriffen, womit Lewin sich auf dem Land eigentlich beschäftigte. Du hast diesmal lange auf dich warten lassen. Wie geht's dir? Ach, mit meiner Landrichterei ist es aus. Ich hab mich mit meiner ganzen Kollegenschaft nicht vertragen und jetzt gehe ich zu keinem Gerichtstag mehr. Das ging aber schnell. Aber um darüber zu reden, kommst du ja nicht eigens zu mir ins Büro, oder? Ach, nein. Eigentlich wollte ich... Ach, da fällt mir ein, wie geht's denn übrigens den Schabatzkis? Hast du was gehört? Hab schon verstanden. Sag doch gleich, dass es um meine Schwägerin Kitty geht. Es wäre besser gewesen, du hättest dich mal sehen lassen. Ist was passiert? Noch nicht. Kennst du Wronski? Nein, warum? Du solltest ihn kennen, weil er dein Nebenbuhler ist. Ein sehr reicher, sehr gut aussehender junger Mann mit sehr guten Verbindungen. Flügeladjutant. Dazu ein sehr gescheiter und gebildeter Mensch. Kurz gesagt, er wird es noch weit bringen. Ich rate dir, die Geschichte ins Reine zu bringen. Wenn du die Tscherbatzkis sehen willst, dann triffst du sie zwischen 4 und 5 am Zoologischen Garten. Kitty läuft dort Schlittschuh. Lewin war nach Moskau gekommen, um Stepans Schwägerin Kitty einen Heiratsantrag zu machen. Die Prinzessin Kitty Tscherbatskaja war 18 Jahre alt und zeigte sich in diesem Winter erstmals in der Gesellschaft. Niemand konnte daran zweifeln, dass Lewin von guter Herkunft, 32 Jahre alt und eher reich als arm, der Familie nur angenehm sein konnte. Aber Lewin war verliebt. Und so erschien ihm Kitty Tscherbatskaja als ein gleichsam überirdisch vollkommenes Wesen und er sich selbst als so nichtige irdische Kreatur, dass er es noch immer nicht gewagt hatte, um ihre Hand anzuhalten. Lewin traf Kitty, die sich anscheinend freute, ihn zu sehen, beim Schlittschuhlaufen am Zoologischen Garten, lief glückstrahlend einige Runden mit ihr und wurde für den folgenden Tag von Tscherbatskis zum Abendessen eingeladen. Er wusste noch nicht, dass Graf Alexei Kirillowitsch Wronski ebenfalls anwesend sein würde. Ich werde ihn furchtbar kränken. Muss ich es ihm denn wirklich selbst sagen? Natürlich muss ich das. Soll ich ihm sagen, ich will nichts von ihm wissen? Dann wäre das eine Lüge. Aber kann ich ihm denn sagen, ich liebe einen anderen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht ändern, was uns das Schicksal bringt. Über Levins Liebe war sie sich keinen Augenblick im Zweifel, während sie sich eines gewissen Unbehagens beim Gedanken an Wronski nicht erwehren konnte, obwohl er von beiden der vollkommenere Weltmann war. Doch wenn sie an eine Zukunft mit Wronski dachte, sah sie ein Bild voller Glanz und Glück vor sich, während ein Leben mit Levin ihr erschien wie von dichtem Nebel verhüllt. Ich bin noch nicht etwa zu früh. Meine Mutter wird jeden Moment hier sein. Bleiben Sie lange in Moskau? Ich weiß es noch nicht. Es hängt ganz von Ihnen ab. Ach. Verzeihung, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Ich meine... Ja. Ich wollte bloß sagen... Kitty, wollen Sie meine Frau werden? Es tut mir leid. Es geht nicht. Ich dachte es mir. Es konnte nicht anders sein. Das Abendessen war aus Levins Sicht eine Katastrophe und er verließ es so früh wie möglich. Kittys Mutter indes war hochzufrieden damit, dass ihre Tochter Levin einen Korb gegeben hatte. Ah, der Herr Graf. Wronski, wen holst du denn ab? Meine Mutter. Sie kommt mit dem nächsten Zug aus Petersburg. Graf Wronski hatte sich um 11 Uhr zum Bahnhof begeben. Und der Erste, den er dort traf, war Stepan Oblonski, der mit dem gleichen Zug seine Schwester erwartete. Gleich siehst du die schönste Frau von ganz Petersburg. Und ihr Mann, Karenin, ist einer der einflussreichsten Männer in ganz Russland. Hast du übrigens gestern meinen Freund Levin kennengelernt? Ja, bei Tscherbatskis, aber er blieb nicht lang. Seine Laune sprach für sich. Wer sich keine Abfuhr holen will, sollte eben besser bei Kokotten bleiben. Da scheitert man nur an zu wenig Geld, aber hier steht die Würde auf dem Spiel. Wronski hatte nie ein Familienleben gekannt, denn seine Mutter war eine bewunderte Weltdame gewesen, deren Affären die ganze Gesellschaft kannte. Und seinem Vater war er nie begegnet. Dass er jemals heiraten würde, war für Wronski unvorstellbar. Alle Ehemänner schienen ihm lächerlich und albern. Dass man aus seinem Verhalten Kitty gegenüber Schlüsse ziehen konnte, kam ihm nicht in den Sinn. Anna, herzlich willkommen in Moskau. Ich sehe, du hast die Gräfin Wronska ja schon unterwegs kennengelernt. Wir haben uns blendend unterhalten. Wir haben die ganze Zeit von unseren Söhnen gesprochen. Sie von ihrem und ich von meinem. Umso erfreuter, ihre Bekanntschaft zu machen. Alexei Kirillowitsch Wronski. Ah, ich bin einer von denen, über die gesprochen wurde. Was ist denn da los? Da scheint ein Unfall passiert zu sein. Wartet bitte, ich bin gleich zurück. Ich komme mit! Als sie vom Bahnsteig zurückkehrten, war Stepans Gesicht verzerrt vor Entsetzen. Wronski indes wirkte ganz ruhig. Gott, wenn ihr das gesehen hättet. Ein Bahnwärter ist unter den Zug geraten. Seine Frau war auch da. Es ist schrecklich. Sie hat sich über die Leiche geworfen. Kann man denn nichts für die arme Frau tun? Natürlich. Ich kümmere mich darum. Wronski nahm den Bahnhofsvorsteher beiseite und gab ihm 200 Rubel mit dem Auftrag, sie an die Witwe weiterzuleiten. Ein seltsames Gefühl beschlich Anna, das sie sich nicht erklären konnte. Es war, als ob die ganze Sache irgendwie mit ihr zusammenhinge, was nicht hätte sein dürfen. Als Wronski zurückkam, bestieg man die Kutschen und machte sich auf den Heimweg. Ein böses Vorzeichen. Was? Ach was, du bist da und das ist die Hauptsache. Du ahnst gar nicht, welche Hoffnung ich in dich setze. Anna führte an diesem Morgen ein langes Gespräch mit ihrer Schwägerin. Sie sprach von Stepans Reue, seinem Hang, sich hinreißen zu lassen und seiner tiefen Liebe zu Dolly. Und davon, wie wichtig ihm, trotz aller vorübergehenden Leidenschaft, das Familienleben sei. und am Ende hatte sie Dolly entgegen allen Widerständen überzeugt. Nachmittags erschien Kitty zu Besuch, Dollys jüngste Schwester. Auf Kitty machte Anna gar nicht den Eindruck einer Dame von Welt, auch nicht den Eindruck einer Mutter eines 8-jährigen Sohnes. Vielmehr erschien sie ihr wie eine frische, anmutige junge Frau. Doch zuweilen lag in Annas Augen ein Ausdruck des Grams, der Kitty auffiel. Sie hatte das Gefühl, dass Anna sich ganz so gäbe, wie sie von Natur aus war, dass sie aber in einer höheren Welt der Poesie lebte, zu der Kitty sich nicht aufschwingen konnte. Werden Sie nächste Woche mit uns den Ball besuchen, Anna? Ich werde wohl nicht umhinkommen. Der Ball hatte eben erst begonnen, als Kitty mit ihrer Mutter die blendend erhellte und blumengeschmückte Treppe hinaufstieg. Diener standen an den Saaltüren, drinnen summte es wie in einem Bienenstock. Und als Kitty im Vorsaal am Spiegel ihr Haar rasch noch einmal ordnete, ertönten die Klänge des ersten Walzers. Kitty hatte einen ihrer glücklichen Tage und lächelte im Bewusstsein ihrer verführerischen Schönheit. Du bist einfach bezaubernd, mein Kind. Du wirst sie alle in den Schatten stellen. Guten Abend, Wronski. Guten Abend, gnädige Frau. Darf ich bitten, Prinzessin? Mit Vergnügen, ja. Wronski und Kitty tanzten einige Walzerrunden miteinander und wechselten ein paar belanglose Worte. Vom Walzer war auch nichts anderes zu erwarten, sagte Kitty sich. Aber bei der Mazurka musste es sich entscheiden. Er hatte auf allen Bällen die Mazurka mit ihr getanzt. Und Kitty hatte sorglos mehrere Herren unter dem Vorwand abgewiesen, schon vergeben zu sein. Beim nächsten Tanz, den Kitty mit einem der langweiligen jungen Männer tanzte, die sie nicht hatte abweisen können, hatte sie Anna und Wronski als Gegenüber. Annas Anblick überraschte sie. Sie wirkte ungewohnt und anders. Dieser schwirrende, leuchtende Glanz der Augen, dieses schwelgende Lächeln des Mundes, diese sichere Eleganz der Bewegungen. All das verunsicherte Kitty. Es war die Freude über einen vollendeten Triumph. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Mehr als zuvor musste Kitty Annas Schönheit bewundern. Und doch hatten ihre Reize für sie etwas grausam Hexenhaftes. Nun musterte sie Wronski, und was sie in Annas Gesicht gelesen hatte, das fand sie in seinem gespiegelt. Ein dichter Nebel schien alles um Kitty zu verhüllen. Einzig die strenge Schule der Etikette, in der sie erzogen worden war, gab ihr die Kraft, auch weiterhin zu tun, was der Anstand forderte. Doch als die Mazurka bevorstand, glaubte sie, ihrer Verzweiflung erliegen zu müssen. Sie hatte 5 Herren abgewiesen, und nun war sie nicht engagiert. Was ist denn los, Kind? Du tanzt die Mazurka nicht mit? Nein, nein. Warte, ich rufe dir Korsunski. Er hat mich aufgefordert, aber er wird auch mit dir. Ach, mir ist alles gleich. Ich verstehe. Ja, ich habe gesehen, wie er sie aufgefordert hat. Ach, es tut mir so leid, Kitty. Niemand konnte verstehen, in welcher Lage sie sich befand. Denn niemand wusste, dass sie vor kurzem einen Mann, den sie vielleicht hätte lieben können, aus blindem Vertrauen zu einem anderen abgewiesen hatte. Anna verabschiedete sich früh. Trotz der dringenden Bitten des Gastgebers weigerte sie sich, zum Abendessen zu bleiben. Und am folgenden Tag befand sie sich bereits auf dem Heimweg nach Petersburg. Nur weil der Gedanke an ihn an meiner Seele rüttelt, reise ich schon, um ihm nicht mehr zu begegnen. Habe ich denn irgendetwas zu fürchten? Kann zwischen ihm und mir irgendein anderes Verhältnis sein, als ich zu anderen Bekannten habe? Dieser Schneesturm wird immer stärker. Und wenn man denkt, er beruhigt sich, dann rast er im nächsten Moment nur umso mehr. Guten Morgen. Graf Wronski, ich wusste nicht, dass wir im gleichen Zug sind. Wundert Sie das? Sie können sich denken, dass ich Ihnen folge. Es ist nicht recht von Ihnen. Und ich glaube nicht, dass ich mit der Bitte, mich zu vergessen, fehlgehe. Ich gehe davon aus, dass Sie meine Bitte erfüllen. Genauso wie ich beabsichtige, an nichts mehr zu denken, was Sie und mich betreffen kann. Wie könnte ich je ein Wort aus Ihrem Mund, einen Zug Ihres Gesichts vergessen? Das ist genug! Entschuldigen Sie mich. Die nächtliche Fahrt über tat sie kein Auge zu. Doch es waren keine hässlichen Bilder mehr, die sich ihr zeigten, sondern Bilder von beglückender, belebender Natur. Erst in der Frühe schlummerte sie ein wenig ein, und als sie bei hellem Tage aufwachte, war der Zug bereits kurz vor Petersburg. Kaum war der Zug eingefahren, als sie schon ihren Mann erblickte, das altgewohnte spöttische Lächeln und die großen, müden Augen. Ein garstiges Gefühl schnürte ihr das Herz zusammen, als hätte sie sich mit der Hoffnung getragen, ihn ganz anders wiederzufinden. Ein Gefühl des Grolls gegen sich selbst regte sich, das ihr nicht neu war, und das mit der Unaufrichtigkeit zusammenhing, die zwischen ihr und ihrem Mann bestand. Vom Bahnsteig aus hatte Wronski Anna nachgeblickt. Er hatte in dieser Nacht gar nicht erst versucht, Schlaf zu finden. Er begab sich in seine Petersburger Wohnung und überlegte, wie er in jene Kreise gelangen könnte, in denen er Anna begegnen würde. Dann verließ er seine Wohnung, um, wie immer, erst spät in der Nacht zurückzukehren. Anna verkehrte nun bevorzugt dort, wo sie erwarten konnte, Wronski zu begegnen. Wronski indes tauchte überall auf, wo er Anna treffen konnte, schwärmte ihr überall von seiner Liebe vor. Und Annas Freundinnen sparten nicht mit Gerede und Spott. Als Anna Wronski an diesem Abend wieder einmal bei einer Gesellschaft traf, zu der ihr Mann erst mit Verspätung stoßen konnte, sprach sie mit ihm über Kitty. Ich habe heute Nachricht aus Moskau bekommen. Kitty ist sehr krank. Tatsächlich? Ich wollte es Ihnen lang schon sagen. Sie haben sich erbärmlich benommen. Nicht hier. Kommen Sie. Setzen wir uns hier hin. Sie müssen nach Moskau fahren und sich bei Kitty entschuldigen. Das verlangen Sie nicht im Ernst. Wenn Sie mich wirklich lieben, dann tun Sie es, damit ich meine Ruhe wiederfinde. Wissen Sie nicht, dass ich selbst keine Ruhe mehr habe? Dass ich mich getrennt von Ihnen nicht denken kann? Elend und Verzweiflung sollen über uns kommen, wenn uns das Glück beiderseitigen Besitzes verschlossen bleiben soll. Allein in Ihrer Macht liegt es, ob wir die Glücklichsten oder die Elendsten unter der Sonne werden. Alexei Alexandrowitsch Karenin war nicht entgangen, dass die übrige Gesellschaft daran Anstoß genommen hatte, wie vertraut Anna und Wronski miteinander gesprochen hatten. Er wollte seine Frau zur Rede stellen. Doch bei näherer Erwägung der Umstände erschien ihm die Situation kompliziert. Er hielt Eifersucht für eine Beleidigung der Ehefrau, ein Gefühl, dessen er sich schämen müsste, da es sie und ihn erniedrigen würde. Andererseits sah er sich auf einmal vor die krasse Möglichkeit gestellt, dass seine Frau Bande zu einem anderen knüpfte. Und das erschien ihm so absurd und lächerlich, dass er nicht wusste, was zu tun sei. Er hatte sein Leben in der künstlichen Welt seines Amts verbracht und jetzt stand er vor dem wirklichen Leben, ohne ihm ausweichen zu können. Ich muss dieser Sache ein Ende machen. Solche Unruhe ist unerträglich. Ihre Gefühle sind nicht meine Angelegenheit, das soll sie mit sich selbst ausmachen, aber ich habe die Pflicht, sie auf Gefahren aufmerksam zu machen, die auf ihrem Weg liegen. Ich muss sie warnen. Ja. Ich habe das Recht, zu Gewalt zu greifen, wenn sie sich nicht warnen lassen will. Du bist noch auf? Anna, ich halte es für meine Pflicht, dich zu warnen. Mich zu warnen? Wovor denn? Davor, der Welt zu Bemerkungen über deinen Lebenswandel Anlass zu geben. Du hast dich mit dem Grafen Wronski außerordentlich lebhaft unterhalten. Du bist wie immer. Ha, du kannst es nur nicht leiden, dass ich mich amüsiere. Über das, was auf dem Grund deiner Seele liegt, lass dein Gewissen richten. Aber du hast Verpflichtungen, Anna. mir gegenüber, der Gesellschaft gegenüber und vor Gott, denn ich bin dein Mann. Und ich liebe dich. Ich bin zu müde, um mir deine Reden anzuhören. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Von diesem Tag an war das Leben der Karenins ein anderes. Von außen war die Wandlung nicht zu bemerken. Anna verkehrte weiter in der Gesellschaft und traf sich mit Wronski. Und was immer Karenin tat und sagte, die Schranke fröhlicher Harmlosigkeit, hinter die Anna sich flüchtete, vermochte er nicht zu durchbrechen. So willens und tatkräftig er in der Welt galt, so willen und machtlos fühlte er sich jetzt. Nach fast einem Jahr erreichte Wronski sein Ziel. Was er sich fast ein Jahr lang ersehnt hatte, wovor Anna fast ein Jahr lang wie vor einem unmöglichen, schrecklichen und doch wonnigen Traum zurückgeschaudert war, geschah. Bleich stand er vor ihr, am ganzen Körper zitternd. Wie ein Mensch, der seine Sinne verloren hatte, warf er sich über sie. Diese Küsse, dachte Anna, wären der Lohn für ihre Schande. Und die Hand, die sie hielt, war die Hand eines Mitschuldigen. In diesem Jahr sollten Offiziersrennen abgehalten werden. Wronski hatte sich angemeldet, eine englische Vollblutstute gekauft und bereitete sich mit Leidenschaft darauf vor. Am Tag des Rennens besuchte Wronski zunächst den Pferdestall. Die Stute zeigte sich erregt und nervös und trug damit nicht zu Wronskis Beruhigung bei. Spontan entschloss er sich zu einem Besuch bei Anna und hing auf dem Weg zu ihr Gedanken nach, die ihm die Ruhe für die Vorbereitung auf das Rennen raubten. Anna saß allein auf der Veranda. Sie wirkte blass. Entschuldige, dass ich gekommen bin. Ich musste dich sehen. Was ist mit dir? Deine Hände zittern. Ich... Fühlst du dich nicht wohl? Sag es, bitte. Ich bin schwanger, Alexei. Dann hat sich unser Schicksal entschieden. Wir müssen dem Lügen ein Ende machen. Ein Ende? Und wie? Dein Zustand hier ist unhaltbar. Alles quält dich. Die Welt, dein Kind, dein Mann. Du musst deinem Mann alles offenbaren und ihn verlassen. Und was passiert dann? Er wird mir in aller Ruhe auseinandersetzen, dass ich zur Dirne geworden sei. Und warum er mich keinesfalls gehen lassen kann. Alexei Alexandrowitsch Karenin ist kein Mensch, sondern eine Maschine und eine Boshafte, wenn er zornig wird? Das werden wir nicht akzeptieren. Die Fortsetzung eines solchen Lebens ist ausgeschlossen. Nicht um meinetwillen, sondern der Qualen wegen, die du darunter leidest. Das heißt also, wir sollen fliehen. Ich soll fliehen, um deine Mätresse zu werden. Anna! Und dafür soll ich hier alles im Stich lassen. Aber Anna! Kein Wort mehr davon. Das Lügen fällt dir schwer, das tut mir leid. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass du meinetwegen dein Leben zerstörst. Nein, Anna. Ich habe dich unglücklich gemacht und dafür gibt es keinerlei Entschuldigung. Nein, du hast mich glücklich gemacht. Unsagbar glücklich. Ich weiß, wie es um mich steht. Aber so etwas lässt sich nicht so rasch klären, wie du es dir denkst. Überlass alles mir. Versprich mir das. Anna. Oh, jetzt muss ich mich für das Pferderennen umziehen. Und du musst dich auch beeilen. Wir sehen uns nachher. Ich bin sicher, du wirst gewinnen. Und halb Petersburg wird dabei sein. Siebzehn Offiziere ritten. 9 Hindernisse waren errichtet. Im ersten Moment geriet Wronski in Taumel und hatte weder sein Pferd noch sich selbst unter Kontrolle. Dann sah er plötzlich, wie sich der erste Reiter mit seinem Pferd auf dem Boden wälzte und dass er über das am Boden liegende Tier stolpern und stürzen würde. Aber Wronskis Pferd reckte sich im Sprung wie eine fallende Katze, flog über das gestürzte Tier hinweg und jagte weiter. Von diesem Augenblick an hatte Wronski die volle Gewalt über sein Pferd. Ein Hindernis nach dem anderen überwanden sie gemeinsam. Einen Gegner nach dem anderen ließen sie hinter sich. Wronskis Anspannung, seine Freude und die Zuneigung zu seinem Pferd wuchsen unaufhörlich. Wronski trieb die Stute an, um die Führung zu behalten. Er arbeitete mit den Zügeln im selben Takt, wie seine Stute den Kopf hob und senkte. Er fühlte, wie das Pferd seine letzte Kraft aufbot. Kopf und Schultern waren voller Schweiß und es atmete kurz und heiß. Fast unmerklich flog es über die Bahn. Im selben Augenblick erschrak Wronski so, dass ihm das Blut erstarrte. Ehe er noch begriff, was geschah, sah Wronski über sich die weißen Füße seines Verfolgers. Das Pferd jagte an ihm vorbei, während er selbst mit einem Fuß unter seinem Pferd am Boden lag. Er war den Bewegungen seines Pferdes nicht schnell genug gefolgt, hatte eine aus dem Takt fallende Bewegung gemacht und war auf den Sattel niedergefallen. Wronski zerrte wild an den Zügeln des daliegenden Tieres und trat ihm außer sich vor Wut mit dem Absatz in die Seite. Die Stute lag wie ein erschossener Vogel da, ächzte und versuchte vergeblich aufzuspringen. Ihr Reiter hatte ihr durch die flüchtige, ungeschickte Bewegung das Rückgrat gebrochen. Ausgesprochen taktlos, Anna. Warum? Dass du, wenn ein beliebiger Reiter stürzt, vor aller Augen zusammenbrichst, ist außerordentlich unpassend. Und ich wünsche, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Ich bin zusammengebrochen vor Schmerz und Unglück. Ich höre dich, aber meine Gedanken sind nur bei ihm. Was? Ich liebe ihn. Und ich habe mich ihm hingegeben. Du bist mir unerträglich. Ich fürchte mich vor dir. Ich hasse dich. Mach nun mit mir, was du willst. Also gut. Aber ich verlange von dir die Beachtung der äußeren Etikette. Der Anstand ist zu wahren, bis ich Schritte zur Rettung meiner Ehre beschlossen habe. Und davon werde ich dich in Kenntnis setzen. In der ersten Zeit nach seiner Rückkehr aufs Land hatte Konstantin Levin noch unter der Demütigung gelitten, dass er von Kitty zurückgewiesen worden war. Doch als der Frühling einzog, rüttelte die erwachende Natur auch Levin aus seiner Betrübnis auf und brachte ihn zu dem Entschluss, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Gewissenhaft versorgte er sein Gut, wies bisweilen den Verwalter zurecht und ärgerte sich über die Arbeiter, war jedoch insgesamt in heiterer Stimmung. Er wollte nur noch mit sich selbst darum ringen, ein besserer Mensch zu werden und noch fleißiger arbeiten als bisher. Diese guten Vorsätze zur Tat zu machen, schien ihm plötzlich so leicht, dass er voller Hoffnung war. Nur jenen Menschen, die Alexei Alexandrowitsch Karenin sehr nahe standen, war bekannt, dass dieser auf den ersten Blick so kalte Verstandesmensch eine Schwäche hatte. Er konnte keine Tränen sehen. Sie raubten ihm die Fähigkeit zur Überlegung. Sein Kanzleidirektor und sein Sekretär wussten das und warnten jede Bittstellerin davor zu weinen, wenn sie nicht riskieren wollte, auf der Stelle abgewiesen zu werden und den Bescheid zu erhalten, man könne nichts für sie tun. Als Anna nach dem Rennen Karenin ihre Beziehung zu Wronski gestanden hatte, das Gesicht mit den Händen bedeckte und zu weinen begann, da fühlte Karenin trotz seiner Wut einen Anfall jener seelischen Verstörtheit, die ihn im Angesicht von Tränen stets überkam. Und da er dies wusste, bemühte er sich, jedes Lebenszeichen zu unterdrücken, bewegte sich nicht und sah Anna nicht an. Die Worte seiner Frau hatten ihn grenzenlos geschmerzt. Es war ein Irrtum, mein Leben mit ihrem zu verknüpfen. Aber mein Irrtum ist nicht verwerflich. Daher kann ich nicht unglücklich sein. Nicht ich bin schuldig, sondern sie. Ein verworfenes Weib. Ohne Gefühl für Ehre und Anstand, ohne Herz, ohne Religion. Ich habe nichts mehr mit ihr zu tun. Was mit ihr und ihrem Sohn passiert, ist für mich nicht von Belang. Ich muss nur den besten Ausweg aus dieser Lage finden. Um eine Scheidung zu erwirken, die Anna der alleinigen Schuld überführen würde, müsste ich Beweismittel aufwenden, durch die ich im Ansehen der Gesellschaft mehr erniedrigt würde als sie. Es würde einen Skandalprozess geben, über den sich meine Feinde freuen. Das ist ja unmöglich. Ich werde ihr schriftlich mitteilen, dass alles andere schlimmer wäre als die Aufrechterhaltung des Status quo. Und dass ich willens bin, diesen beizubehalten, aber unter der strengen Bedingung, dass sie ihrerseits meinen Willen erfüllt und ihr Verhältnis zu ihrem Liebhaber löst. An Alexei Alexandrowitsch Karenin. Nach dem Vorgefallenen länger in ihrem Hause zu bleiben, ist für mich unmöglich. Deshalb verlasse ich es zusammen mit meinem Kind. Ich weiß nicht, welchem von beiden Ehegatten das Gesetz den Sohn zuspricht, aber ich nehme ihn mit, weil es mir nicht möglich ist, ohne ihn zu leben. Anna. An Anna Karenina. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das, was der Anlass dieses Briefes ist, bereut haben und dass Sie mir helfen werden, die Ursache unseres Zwistes mit der Wurzel auszureißen. Eine Familie kann nicht durch die Launen, die Willkür oder gar durch das Verbrechen eines der beiden Gatten zerstört werden. Darum muss unser Leben auch in Zukunft weitergehen wie vorher. Andernfalls werden Sie selbst wissen, was Sie und Ihren Sohn erwartet. Alexei Alexandrowitsch Karenin. Anna vereinbarte einen unauffälligen Treffpunkt mit Wronski und zeigte ihm, was ihr Mann geschrieben hatte. Schau, was für ein Mensch er ist. Alle Welt nennt ihn moralisch und ehrenhaft. Aber niemand kennt ihn, wie ich ihn kenne. Niemand weiß, dass er 8 Jahre lang alles Leben in mir erstickt hat. Dass ihm kein einziges Mal auch nur der Gedanke gekommen ist, dass ich eine lebendige Frau bin, die nach Liebe verlangt. Habe ich nicht versucht, ihn zu lieben? Aber irgendwann konnte ich mir nichts mehr vormachen. Kann ich denn etwas dafür, wenn Gott mich mit einem Bedürfnis nach Liebe und nach Leben geschaffen hat? Und jetzt droht er mir, den Sohn zu nehmen und will, dass wir zusammen leben, obwohl dieses Leben nichts wäre als Lüge und Heuchelei. Das ist unmöglich. Ich hoffe, du wirst ihn nun verlassen und mir gestatten, alles Weitere zu arrangieren. Und Serjoscha? Ich kann ihn nicht und ich will ihn nicht verlassen. Aber was ist denn besser? Deinen Sohn zu verlassen oder dieses erniedrigende Leben zu führen? Levin musste in Angelegenheiten, die die Gutsbewirtschaftung betrafen, in ein benachbartes Dorf reisen, wo er mit dem Dorfältesten und einigen Bauern zu sprechen hatte. Als er seine Geschäfte erledigt hatte, war es zu spät für die Heimfahrt. Und Levin ließ sich auf einem Heuhaufen nieder, eingestellt auf eine Nacht unter freiem Himmel. Soll ich mein altes Leben wegwerfen? Soll ich ein Leben in Schlichtheit, Lauterkeit und Sittlichkeit führen? Vielleicht wird es mir die Ruhe, Genugtuung und Würde geben, die ich so schmerzlich vermisse. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging und Levin sich erhob, hatte er die ganze Nacht kein Auge geschlossen. Er ging von der Wiese den großen Weg zum Dorf entlang. Es war jener düstere Augenblick, der dem vollen Sieg des Lichts über die Finsternis vorausgeht. Ein Geräusch ließ ihn aufblicken. Vor ihm fuhr ein mit Gepäck beladener 4-spänniger Wagen. Am Fenster saß, dem Anschein nach eben munter geworden, eine junge Frau, die mit beiden Händen die Bänder eines weißen Häubchens hielt. Heiter und nachdenklich, ganz von einem schönen innerlichen Leben erfüllt, blickte sie über ihn hinweg in die Morgenröte. Und eben als die Erscheinung bereits im Verschwinden begriffen war, blickten die treuen Augen zu ihm hin. Sie erkannte ihn, und freudiges Staunen erhellte ihr Antlitz. Kitty, sie ist es. Ich kann mich nicht geirrt haben. Diese Augen gibt es nur einmal auf der Welt. Es gibt nur ein Wesen auf der Welt, das mir die ganze Welt und den ganzen Sinn des Lebens bedeuten kann. Wie schön auch dieses einfache, arbeitsvolle Leben sein mag. Ich kann nicht mehr dahin zurück. Ich kann nicht zurück. Denn ich liebe sie. Anna kam zum vorgesehenen Zeitpunkt in Petersburg an. Man hatte ihr einen Wagen entgegengeschickt. Karenin saß in Uniform am Schreibtisch. Anna hatte sich vorgenommen, ihn mit Verachtung zu behandeln. Aber was sie ihm auch für Vorwürfe machen wollte, sie fand nun keine Worte dafür. Alexei, ich bin ein schlechtes, ehebrecherisches Ding. Aber ich bin trotzdem noch diejenige, die ich war, als ich mich dir offenbart habe. Und ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich nichts daran ändern kann. Ich habe sie nicht danach gefragt. Wie ich Ihnen damals gesagt habe, bin ich nicht verpflichtet, davon Notiz zu nehmen. Es ist für mich nicht vorhanden. Und es wird so lange nicht für mich vorhanden sein, wie die Welt nichts davon weiß und mein Name nicht befleckt wird. Was verlangen Sie von mir? Ich verlange, hier niemals jenen Menschen zu begegnen. Ich verlange, dass Sie selbst weder der Gesellschaft noch dem Personal einen Anlass geben, Ihnen etwas nachzusagen. Dafür werden Sie die Rechte einer Frau von Ehre genießen, deren Pflichten Ihnen erspart bleiben. Weiter habe ich nichts zu sagen. Für Levin war die Nacht auf dem Heuhaufen nicht ohne Nachwirkungen geblieben. Seine Freude an der Arbeit, sein Wunsch, sich den Bauern zuzugesellen, hatten ihm die Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie er seine Wirtschaft führte und wie sie ihre Arbeit erledigten, so deutlich vor Augen geführt, dass ihm die unangenehme Stimmung, die unter den Arbeitern auf seinem Gut herrschen musste, nicht länger entgehen konnte. Ich werde mein ganzes Wirtschaftssystem von Grund auf ändern. Ich werde meine Arbeiter am ganzen wirtschaftlichen Unternehmen solidarisch beteiligen. Ich werde beweisen, dass unsere Vorstellung von Bewirtschaftung von Grund auf falsch ist. Ich werde es niederschreiben in einem Buch. Das wird, ja, das muss von jetzt an der einzige Sinn und Zweck meines Lebens sein. Kurze Zeit später erhielt Levin Besuch von seinem Bruder Nikolai. Abgezehrt und elend hatte Nikolai schon bei ihrer letzten Begegnung ausgesehen. Aber jetzt, als er unerwartet vor Levins Tür stand, war er nur noch Haut und Knochen. Er lächelte Levin seltsam und wehmütig an. Er hustete viel. Er kleidete sich sorgsam, was er lange nicht mehr getan hatte, und war in einer seltsam heiteren Stimmung, wie er sie im Kindesalter öfter gehabt hatte. Das Wissen um Nikolais Krankheit und seinen bevorstehenden Tod drängte alle anderen Gedanken in den Hintergrund. Aber keiner von beiden wollte davon sprechen. Und darum war alles, was sie redeten, Verstellung. Noch nie war Levin so erleichtert gewesen, dass die Nacht hereinbrach. So unnatürlich, so unaufrichtig hatte er sich gegen Nikolai benommen, dass er sich schämte. Levin dachte fortan viel an den Tod. Wenn es stimmte, dass die Zukunft jedes Menschen tatsächlich nur in Tod und ewiger Vergessenheit besteht, dann musste Levin eine Erklärung für sein Leben finden, damit es ihm nicht länger erschien wie ein boshaft teuflischer Spott. Levin hatte das Gefühl, dass Arbeit der einzige Stern sei, der aus diesem Dunkel führte. Und an seine Arbeit, an sein Werk, das er unter der Feder hatte, klammerte er sich mit aller Kraft. Ich bin krank und unglücklich. Kommen Sie heute Abend. Ich kann es nicht ertragen, Sie nicht zu sehen. Um 7 Uhr fährt mein Mann zu einer Sitzung und bleibt dort bis 10. Anna. Als Wronski bei Anna vorfuhr, war es bereits 9:10. In der Tür stieß er beinahe mit Karenin zusammen. Das Licht fiel auf sein entfärbtes, hohles Gesicht, dessen Augen unbeweglich Wronski anstarrten, bevor er wortlos vorbeiging, um in den Wagen zu steigen. Nun bist du ihm wohl begegnet. Das ist die Strafe, weil du so spät bist. Du hast geschrieben, er sei nicht hier. Er war im Büro und kam nochmal zurück. Warum bist du denn nicht eher gekommen? Ich musste einem ausländischen Prinzen Petersburg zeigen. Das habe ich dir doch erzählt. Du warst die ganze Woche mit ihm unterwegs? Was soll das, Anna? Glaubst du mir nicht? Ich kenne von deinem Leben ja nur, was du mir erzählst. Wie soll ich wissen, ob du die Wahrheit sagst? Du tust mir weh mit deiner Eifersucht. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ich keine Geheimnisse vor dir habe? Ja, ich glaube dir ja. Du hast keine Ahnung, was ich durchmache. Es hängt wohl mit deinem Zustand zusammen, wie du dich fühlst. Wann ist es denn soweit? Bald. Aber nicht so, wie wir es uns vorstellen. Die Qualen werden endlich ein Ende haben. Ich werde nicht am Leben bleiben. Was redest du denn da? Unterbrich mich nicht, ich weiß es. Ich werde bei der Geburt sterben. Anna, und ich bin froh, auf diese Weise erlöst zu werden. Das ist doch Unsinn. Es ist die Wahrheit. Ich werde sterben. Ich hatte einen Traum. Anna, bitte. Ich habe geträumt, dass ich sterben werde. Das ist Unsinn. Unsinn. Ich fühle es. Ich spüre es. Glaub mir, es ist wahr. Als Karenin abends zurückkehrte, ging er bis 3 Uhr morgens in seinem Zimmer auf und ab und verbrachte eine schlaflose Nacht. Am Morgen betrat er das Zimmer seiner Frau. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich ein Zusammentreffen mit Ihrem Liebhaber hier nicht gestatten kann. Ich musste ihn sehen, weil... Ich interessiere mich nicht für die besonderen Gründe, warum eine Frau ihren Liebhaber sehen muss. Haben Sie denn gar kein Gefühl dafür, wie sehr Sie mich beleidigen? Beleidigen? Kann man nur Menschen von Ehre. Aber wenn man einem Dieb sagt, dass er gestohlen hat, das ist ja wohl keine Beleidigung. Das ist nicht einmal mehr Grausamkeit. Das ist schmutzige Gemeinheit. Sie bleiben. Lassen Sie mich! Dass Sie ein ganzes Leben zugrunde gerichtet haben, das lässt Sie kalt. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, als dass ich morgen nach Moskau fahre und in dieses Haus nicht mehr zurückkehre. Sie werden durch den Rechtsanwalt, dem ich die Scheidungssache übergebe, alles Weitere erfahren. Und der Sohn wird zu meiner Schwester gebracht. Du hasst Serjoscha ja doch. Dann lass ihn mir doch wenigstens. Selbst um die Liebe zu Serjoscha haben Sie mich gebracht. Aber dennoch nehme ich ihn zu mir. Leben Sie wohl. Lass mir, Serjoscha. Es ist meine einzige Bitte. Ich werde bald ein zweites Kind haben. Wenigstens bis dahin. Lass ihn mir. Oh, bitte, lass ihn mir. Stepan Arkadjewitsch Oblonski war ein großer Freund guter Diners. Am liebsten gab er selbst kleine, aber feine Diners, sowohl was die Speisenfolge als auch die Auswahl der Gäste betraf. Diesmal beabsichtigte er, Kitty Tscherbatskaja und Konstantin Lewin einzuladen und, damit das nicht zu auffällig aussähe, noch einige weitere Freunde und Verwandte, darunter Alexei Alexandrowitsch Karenin, der sich zurzeit in Moskau aufhielt. Bin ich zu spät? Kostja, komm rein! Wer ist denn alles da? Oh, nur Familie und Bekannte. Oh, Kitty ist da. Oh. Sie war nicht mehr dieselbe, die er kannte. Auch nicht mehr die, die er in der Kutsche gesehen hatte. Sie war schreckhaft, schüchtern, verschämt. Aber dafür nur noch reizvoller. Sie freute sich, ihn zu sehen, und wurde über ihre Freude so verlegen, dass sie erst errötete, dann erblasste und einen Moment ganz starr zu werden schien. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sie haben mich nicht gesehen. Aber ich habe Sie gesehen, als Sie in der Kutsche nach Jaguschowo saßen. Ohne dass es auffiel, verstand es der Hausherr, Kitty und Lewin an der Tafel nebeneinander zu platzieren. Das Tischgespräch verstummte keinen Moment, obwohl das Essen vorzüglich war. Einzig Kitty und Lewin hielten sich bei der Unterhaltung auffällig zurück. Sie hatten ihre eigene Unterhaltung. Weniger eine Unterhaltung als eine geheime Korrespondenz, die sie mit jeder Minute näher zusammenführte. Als man vom Tisch aufgestanden war, nahm Dolly Karenin zur Seite. Ich ersuche Sie, Anna nicht ins Unglück zu stürzen. Mein Mann hat mich auch hintergangen. Und ich wollte vor Zorn und Eifersucht alles verlassen. Aber ich habe mich besonnen. Und wem verdanke ich das? Anna hat mich überzeugt, meinem Mann zu verzeihen. Und Sie müssen auch verzeihen. Das will ich nicht und das kann ich nicht. Ich habe alles für Sie getan und Sie hat es in den Dreck getreten. Ich habe noch nie jemanden gehasst, aber Sie hasse ich von ganzer Seele. Es tut mir leid, wenn meine Worte Sie unglücklich machen, aber es hat eben jeder sein Päckchen zu tragen. Nach Tisch hatte sich Kitty im Salon an einen Spieltisch gesetzt und begonnen, mit Kreide auf dem Tuch zu zeichnen. Lewin trat zu ihr. Darf ich? Lewin nahm die Kreide und schrieb eine Reihe von Anfangsbuchstaben auf den Tisch. Die Buchstaben bedeuteten, als sie mir antworteten, es geht nicht, Sollte das heißen, niemals oder jetzt nicht? Es schien ihm kaum möglich, dass sie diesen langen Satz zu deuten wüsste, aber er sah sie so innig an, als hinge sein Leben davon ab, dass sie dieses Buchstabenrätsel löste. Sie nahm die Kreide und schrieb ihrerseits Anfangsbuchstaben. Damals konnte ich nicht anders antworten. Levin entschlüsselte den Satz ohne Mühe. Am nächsten Morgen überbrachte Levin Kittys Eltern seinen Heiratsantrag. Es wurde beschlossen, die Hochzeit noch vor der Fastenzeit zu feiern. An Alexei Alexandrowitsch Karenin. Ich liege im Sterben und beschwöre Sie, zu mir zu kommen. Ich sterbe ruhiger, wenn Sie mir verzeihen. Bitte kommen Sie. Anna. Sie versucht alles. Sie steht kurz vor der Entbindung. Wahrscheinlich will sie das Kind legitimieren und die Scheidung unmöglich machen. Aber falls es stimmt und sie im Angesicht des Todes aufrichtig bereuen will und ich komme nicht, dann wäre das hartherzig und es würde mich kompromittieren. Wenn sie wirklich stirbt, dann wäre das das Ende aller Schwierigkeiten. Gott! Das darf man nicht mal denken. Karenin rief den Wagen und bestieg den nächsten Zug nach Petersburg. Dort traf er im Vorraum zu Annas Schlafzimmer auf Wronski. Sie stirbt. Die Ärzte haben keine Hoffnung mehr. Was wollen Sie? Bitte, ich füge mich Ihrer Entscheidung, aber bitte gestatten Sie mir, hier zu bleiben. Anna? Ich habe gehofft, dass du kommst. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Bald kommt das Fieber wieder. Du bist früher, als ich dachte. Ich wollte die Kleine der Amme geben, bevor du da bist. Ihr Anblick muss dir wehtun. Es tut mir leid. Anna, ich... Jetzt ist alles vorbei. Ich bin ein schlechtes Weib. Ich habe nur noch den einen Wunsch, dass du mir verzeihst. Karenin wurde von einer nie gekannten Hilflosigkeit übermannt. Er spürte etwas über seine Seele kommen, wie eine Flut von Liebe und Vergebung. Er fiel auf die Knie, presste die Stirn gegen ihre Hand, die ihn wie glühendes Eisen senkte, und schluchzte wie ein Kind. Ich wusste es. Und nun kommt und verzeiht mir alle. Mehr brauche ich nicht. Wo ist er denn? Warum kommt er denn nicht? Ich bin hier, Anna. Nimm die Hände vom Gesicht. Jetzt gebt ihm die Hand. Ich will, dass du ihm verzeihst. Gebt euch die Hand. Ja. Ja. Jetzt ist alles gut. Jetzt wird alles gut. Oh mein Gott. Bitte. Bitte geben Sie mir Morphium. Karenin reichte Wronski die Hand, ohne die Tränen zurückzuhalten. Die Ärzte sprachen von Kindbettfieber, das in fast allen Fällen tödlich endet. Den ganzen Tag hielt das Fieber an, wechselte Anna zwischen Delirium und Bewusstlosigkeit. Gegen Mitternacht war keinerlei Empfindung mehr vorhanden und der Puls erlosch fast. Wronski war nach Hause gefahren, kam aber am Morgen zurück. Karenin führte ihn nach nebenan. Sie wissen, dass ich mich zur Scheidung entschlossen hatte. Ich verhehle Ihnen nicht, dass es mich große Überwindung und viel Schmerz gekostet hat, aber als ich sie gestern sah, habe ich ihr verziehen. Und aus der glücklichen Empfindung des Verzeihens habe ich gelernt, was meine Pflicht ist. Ich werde mich nicht scheiden lassen. Ich muss bei ihr bleiben und ich werde es tun. Und nun können Sie mich in den Schmutz treten und mich zum Gespött der Welt machen. Sollte sie wünschen, sie zu sehen, so werde ich es sie wissen lassen. Aber jetzt halte ich es für das Beste, wenn sie sich entfernen. Wronski stand auf. Beschämt, zu Boden gedrückt durch das Bewusstsein seiner Schuld, trat Wronski aus dem Haus, ohne zu wissen, wo er war und wohin er sollte. Im Bewusstsein, Anna für immer verloren zu haben, wurde seine Liebe, die ihm zuvor wie abgekühlt erschienen war, mächtiger als je zuvor. Als er nach 3 schlaflos verbrachten Nächten nach Hause kam, legte er sich aufs Sofa und sehnte den Schlaf herbei, der sich nicht über ihn senken wollte. In Gedanken sah er Anna. Bald gab er ihr Arznei ein, bald sah er die Hebamme, bald stand Karenin vor ihm. »Ich bin von Sinnen. Wovon kommt man um den Verstand? Warum schießt man sich eine Kugel in den Kopf? Nein, es ist vorbei, vorbei, für immer. Ich habe nur zu fragen, was nun zu tun ist. Was kann ich tun? Nach Karriere streben? Mich bei Hofe bewerben? Nein, das macht alles keinen Sinn. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Natürlich, so ist es, wenn man den Verstand verliert und sich eine Kugel vor den Kopf schießt, um nicht vor aller Welt blamiert zu sein. Wronski nahm seinen Revolver, lud die erste Kammer und hielt sich die Waffe an die Brust. So stand er. Vielleicht 1 Minute, vielleicht 2. Natürlich. Ich werde verrückt. Natürlich. Wronski hörte den Schuss nicht. Er merkte gar nicht, wie er den Abzug drückte. Er spürte nur einen heftigen Schlag vor die Brust, der ihn stürzen ließ. Dann sah er sich auf dem Boden liegen und schaute verwundert um sich her. Sein Zimmer erkannte er nicht. Dann hörte er den Diener herbeieilen. Auf seiner Hand und auf dem Boden sah er Blut. Und daran erst erkannte er, dass er auf sich geschossen hatte. Er tastete nach dem Revolver, außerstande ihn zu finden. Es ist zu albern. Nicht einmal tot. Zwei Monate waren vergangen. Angesichts ihrer aufrichtigen Reue hatte Karenin seiner Frau vergeben. Nun merkte er, dass er sich in einem Punkt geirrt hatte. Er hatte Annas Tod für unabwendbar gehalten. Karenin bedauerte Anna, die so viel erduldet hatte und das Kindbettfieber beinahe nicht überlebt hätte. Er bedauerte auch Wronski, dessen Schuss zwar sein Herz nicht getroffen, ihn jedoch so schwer verletzt hatte, dass er tagelang zwischen Tod und Leben schwebte. Auch sein Sohn Serjoscha tat ihm leid, und er machte sich Vorwürfe, ihn vernachlässigt zu haben. Doch für das neugeborene Mädchen, das nach ihrer Mutter gleichfalls Anna genannt worden war, hegte er nicht nur Mitleid, sondern ein seltsames Gefühl von Zärtlichkeit. Mehrmals am Tag ging er ins Kinderzimmer. Über die Betrachtung dieses Kindes, das gar nicht seins war, zog große Ruhe und Zufriedenheit in sein Herz. Er bemerkte auch, dass seine Frau, von ihrer schweren Krankheit genesen, sich vor ihm zu fürchten anfing und ihm nicht mehr offen in die Augen sah. Sie ist unruhig und reizbar, Stiva. Sie meint, ich mache ihr Vorwürfe, was die Versorgung des Kindes angeht, was nicht stimmt. Und bei unserem letzten Gespräch wurde sie wild und schrie mich an, es wäre doch das Beste gewesen, sie sei am Fieber gestorben. Sie hat zu mir gesagt, sie wünscht nichts mehr, als dass alles ein Ende hat. Und sie denkt viel an den Tod. Alexei, ich sage dir das Gleiche, was ich Anna gesagt habe. Das Einzige, was alles lösen würde, ist die Scheidung. Ach, was? Du warst doch schon einmal dazu entschlossen. Was soll man machen, wenn man erkennt, dass man nicht mehr zusammen leben kann? Anna erfuhr die Neuigkeit von Stepan und sprach sogleich mit Wronski. Stepan sagt, mein Mann sei mit allem einverstanden. Aber ich kann seine Großmut nicht annehmen. Ich will keine Scheidung. Mir ist alles gleich. Wenn ich nur wüsste, was er mit Sajoscha vorhat. Am besten, du denkst nicht mehr daran. Ach, wäre ich doch gestorben. Es wäre doch das Beste gewesen. Einen Monat später war Alexei Alexandrowitsch Karenin mit seinem Sohn allein. Anna und Wronski waren ins Ausland gereist. Eine Scheidung der Ehe war nicht erfolgt. Anna hatte es entschieden abgelehnt. Unter Hunderten von Augenpaaren führte ein kreidebleicher Konstantin Dmitrijewitsch Lewin seine nicht minder bleich aussehende Braut zum Altar. Und gemeinsam ließen sie die Zeremonie über sich ergehen. Lewin begriff nie ganz, was man von ihm wollte, nahm erst die falsche Hand, bekam dann den Ring kaum an Kittys Finger. Lewin glaubte nicht, konnte nicht glauben, dass das alles Wirklichkeit war. Nur wenn seine und ihre verwunderten, schüchternen Blicke einander trafen, nur dann glaubte er daran, weil er fühlte, dass sie beide schon eins waren. Nach dem Hochzeitsessen fuhr das junge Paar noch in derselben Nacht auf das Gut. Drei Monate schon reisten Anna und Wronski durch Europa, hatten Venedig, Rom und Neapel besucht und nun Aufenthalt in einer italienischen Kleinstadt genommen. Anna fühlte sich in ihrer neu gewonnenen Freiheit unsäglich glücklich und lebensfroh. Alles, was mit ihr nach ihrer Krankheit geschehen war, schien ihr wie ein Fiebertraum. Nun beseelte sie ein energischer Lebensdrang. Und je besser sie Wronski kennenlernte, umso größer wurde ihre Liebe zu ihm. Wronski aber war alles in allem nicht glücklich. Er erkannte bald den schweren Irrtum, dem der Mensch unterliegt, wenn er sich einbildet, durch die Erfüllung seiner Wünsche sein Glück zu finden. In seinem Herzen regte sich der Wunsch nach neuen Wünschen. Auf seinen früheren Reisen hatte er sich als Junggeselle alles gegönnt, was sich bot. Doch jetzt hätte ein einziger Versuch in dieser Richtung Anna unendlichen Kummer bereitet. 3 Monate waren Kitty und Lewin verheiratet. Wohl fühlte Lewin sich glücklich, jedoch nicht so wie erwartet. Hatte er früher anderer Leute Ehen mit den kleinlichen Sorgen, Eifersüchteleien und Streitigkeiten belächelt, so war es nun bei ihm kaum anders. Erst im 3. Monat hatten sie sich aufeinander eingestellt. So geht das nicht weiter. Ich habe seit 3 Monaten überhaupt nichts getan und kaum einen Satz geschrieben. Und auf dem Gut schaffe ich auch nichts mehr, weil ich es nicht über mich bringe, sie allein zu lassen. Ich habe gedacht, mein früheres Leben sei nur ein halbes Leben gewesen und das wirkliche Leben fing erst nach der Heirat an. Dabei habe ich noch nie so müßig und nutzlos gelebt wie in den letzten 3 Monaten. Ich muss wieder arbeiten. Wenige Tage später starb Nikolai. Kitty und Lewin waren bei ihm in seinen letzten Tagen und begleiteten sein Sterben, das sich quälend lange hinauszog. Lewin bewunderte seine Frau dafür, welchen Umgang sie mit dem schrecklich entstellten Sterbenden pflegte. Während Lewin nicht einmal wusste, was er sagen sollte, wie er im Zimmer sitzen oder überhaupt nur den Kranken ansehen sollte, setzte sich Kitty einfach an Nikolais Bett und sprach mit ihm, versorgte und pflegte ihn. Am 10. Tag nach ihrer Ankunft bei Nikolai wurde Kitty krank. Kopfschmerzen stellten sich ein, dann Erbrechen. Der Arzt meinte, es seien die Folgen der großen Anstrengung und Aufregung und riet ihr zur Ruhe. Nachmittags aber stand sie bereits wieder auf und setzte sich an Nikolais Sterbebett. An diesem Tag verklärte sich das Gesicht des Kranken und zeigte noch einmal ein mattes Lächeln. Dann legte man dem Toten das letzte Kleid an. In Devins Seele weckte der Tod des Bruders erneut jenes Gefühl des Grauens vor dem ewigen Rätsel des Todes. Und er fühlte, wie Kittys Liebe ihn bewahrt hatte vor der Verzweiflung und dass ihre Liebe an diesem Tag reiner und lauterer geworden war. Denn kaum hatte sich vor seinen Augen das Mysterium des Todes vollzogen, als sich ein anderes, gleichermaßen unergründliches Mysterium vor ihm auftat. Der Arzt fand seine Vermutungen bestätigt. Der Grund für Kittys Unwohlsein war Schwangerschaft. An Gräfin Lydia Iwanowna, Petersburg. Die Kenntnis Ihrer freundlichen Gesinnung für meinen Mann, den ich durch keine Erinnerung an mich betrüben mag, gibt mir die unverzeihliche Kühnheit, mich in diesen Zeilen an Sie zu wenden. Tief unglücklich über die Trennung von meinem Sohn flehe ich zu Ihnen, mir die Erlaubnis zu einem Wiedersehen mit ihm zu erwirken. Sie wissen nicht, zu welch unsäglichem Dank Sie mich durch Ihre Hilfe verpflichten. Anna. Alexei Alexandrowitsch Karenin erkannte, dass er immer weniger in der Lage war, die Rolle des ruhigen, gefestigten Mannes durchzuhalten. Er fühlte deutlich, dass er der Verachtung, die man ihm von allen Seiten entgegenbrachte, nicht mehr entgehen konnte. Er, der mit seinem Schmerz völlig allein war und nirgendwo einen Menschen hatte, mit dem er über all das hätte sprechen können. Wie ein krankes, vor Schmerzen winselndes Tier kam er sich vor, über das die Hunde herfielen, um es zu zerreißen. Gräfin Lydia Iwanowna, die schon seit Jahren von ihrem liederlichen Ehemann getrennt lebte, hatte er längst vergessen. Sie ihn jedoch nicht. In diesem Augenblick einsamster Verzweiflung war sie ohne Aufforderung aufs Neue in sein Leben getreten, und geschwächt wie er war, gab er seinen Widerstand schnell auf. Nun fühlte sich Gräfin Lydia Iwanowna persönlich für sein Wohlbefinden zuständig, übernahm den Haushalt und buhlte um Serjoschas Gunst, den sie »unser kleiner Engel« nannte. Sie selbst hatte Serjoscha die Lüge überbracht, seine Mutter sei nicht mehr am Leben. Als sie den Brief Annas empfangen hatte, hatte sie sofort ein Treffen mit Karenin verabredet. »Ich habe doch kein Recht, es ihr abzuschlagen. Soll ich denn den ersten Stein auf sie werfen?« Doch Gräfin Lydia Iwanowna hielt ihm einen glühenden Vortrag über die Sittenlosigkeit, Niedrigkeit und Gemeinheit seines Weibes und überzeugte Karenin, die Bitte abzulehnen. Sie selbst verfasste die abschlägige Antwort an Anna und erreichte damit ein Ziel, das sie sich selbst nicht eingestand. Sie verletzte Anna in tiefstem Herzen. Noch nie hatte Anna solche Erniedrigung empfunden. Sie war mit Wronski in einem der ersten Petersburger Hotels abgestiegen. Was sie vor allem zur Rückreise nach Russland bewegt hatte, war ihr Verlangen, Serjoscha zu sehen, der morgen Geburtstag hatte. Unter allen Umständen, und sei es, indem sie die Dienerschaft bestäche, wollte sie ihr Kind sehen. Sie fuhr in einen Spielwarenladen und kaufte allerhand Spielzeug. Am nächsten Tag, um 8 Uhr früh, läutete Anna am Tor des Hauses, dessen Herrin sie einst gewesen war, und drückte dem Portier einen Geldschein in die Hand. »Serjoscha, mein lieber Serjoscha!« Ein paar Sekunden lang sah der Junge die Frau an, die vor ihm stand. Dann flog ein glückliches Lächeln über sein Gesicht und er sank in ihre Arme. »Mein lieber Junge, was hast du denn von mir gedacht? Du hast doch nicht gedacht, dass ich gestorben bin.« Inzwischen wusste das ganze Haus, dass Anna gekommen war. Die Dienerschaft war in maßloser Aufregung, da man ein Zusammentreffen der Gatten unbedingt verhindern musste. Aber niemand wusste, wie. »Mein lieber, lieber Junge, du wirst mich nicht vergessen, nicht wahr?« »Mich trifft alle Schuld. Wenn du groß bist, dann wirst du das verstehen.« Serjoscha beschwor sie zu bleiben, warf sich schluchzend aufs Bett und vergrub das Gesicht in den Händen. Anna küsste noch einmal sein von Tränen nasses Gesicht, Dann stürzte sie zur Tür. Und an der Tür traf sie mit ihm zusammen. Als ihr flüchtiger Blick ihren Ehemann erfasste, wurde sie von einer blitzartigen Empfindung solchen Hasses gepackt, dass sie wie besessen aus dem Zimmer lief. Sie war nicht einmal dazu gekommen, die Geschenke auszupacken, die sie gestern mit so viel Sorgfalt ausgewählt hatte, und nahm sie eingepackt wieder mit ins Hotel. Als die Amme mit dem kleinen Mädchen kam, das ihrer Mutter wie immer mit dem zahnlosen Mund lächelnd die Händchen entgegenstreckte, musste Anna es herzen, küssen und ihm die Finger hinhalten und hatte doch für dieses Kind nicht das gleiche Gefühl wie für ihren Sohn. So sehr sie sich mühte, sie konnte dieses Kind nicht lieben. Und Liebe heucheln konnte sie auch nicht. Anna ärgerte sich über Wronski, der in Petersburg unterwegs war und sie schon wieder in ihrem Kummer allein ließ. Als er endlich kam, erschreckte sie ihn mit der Nachricht, dass sie abends ins Theater gehen wollte. »Du kannst nicht ins Theater gehen. Ich begreife überhaupt nicht, was du da tust. Du willst meine Besucher bewirten, du lädst deine Bekannten von früher zum Essen ein. Du willst ins Theater, Anna! Es ist nicht mehr wie früher! Du weißt genau, was passiert... Ich will es nicht wissen! Meinst du, ich bereue irgendetwas? Ich würde heute genauso handeln wie damals. Ich liebe dich! Und alles andere ist für mich ohne Belang. Wenn du mich lieben würdest, wie ich dich liebe, wenn du solche Qualen leiden würdest, wie ich... Du bist daran schuld. Du! Anna, ich habe dich beschworen, nicht hinzufahren. Solange ich lebe, werde ich das nicht vergessen. Sie haben gesagt, es sei eine Schande, neben mir zu sitzen. Warum begibst du dich in so eine Lage? Warum provozierst du sowas? Ich hasse deine Ruhe. Warum bringst du mich erst so weit? Liebst du mich überhaupt? Kitty und Konstantin Lewin waren vor 3 Monaten in Erwartung der Geburt nach Moskau gefahren und hatten in einem Hotel Quartier bezogen. Der berechnete Termin von Kittys Entbindung war schon verstrichen. Kitty ging noch immer mit ihrer Last umher und spürte keinerlei Anzeichen, dass der Tag näher kam. Lewins Nervosität vor der Entbindung wuchs unaufhörlich. Hinzu kam, dass nach 3-monatigem Aufenthalt in Moskau das Geld knapp wurde. Natürlich traf Lewin auch seinen Freund Stepan, der ihm von seiner Schwester erzählte. Stepan suchte Karenin auf. Kaum hatte er in seiner Gegenwart den Namen Anna ausgesprochen, als sich sein Gesicht vollständig veränderte. »Irgendeine Entscheidung. Ich wende mich an den guten und gläubigen Menschen Alexei Alexandrowitsch. Du solltest Mitleid mit ihr haben und barmherzig sein. Ihre Lage ist entsetzlich.« »Ich war der Meinung, Anna hätte auf Scheidung verzichtet, in dem Falle, dass ich meinen Sohn behalten wolle. In diesem Sinne hielt ich den Fall für erledigt. Ich halte den Fall überhaupt für erledigt.« »Sie hat einfach inzwischen erkannt, dass diese Situation für sie unerträglich ist.« »Annas Situation hat für mich keine, gar keine Bedeutung.« »Sie wartet seit Monaten auf deine Entscheidung. Das ist doch so, als ließe man einen zum Galgen Verurteilten Monate mit dem Strick um den Hals herumlaufen.« »Vielleicht habe ich ihr seinerzeit ein Versprechen gegeben, das sich nicht halten lässt, zu dem ich gar kein Recht besaß, es zu geben.« »Ich erkenne dich nicht wieder. Du hattest dir doch verziehen. Du warst so großmütig. Du hast doch selbst gesagt...« »Schluss jetzt! Ich verliere kein Wort mehr in dieser Sache! Kein Wort mehr!« »Trage es mir nicht nach, dass ich dich in dieser Sache behelligt habe.« Als er gehen wollte, traf Stepan auf Serjoscha. Der lang aufgeschossene, breitschultrige Junge beeindruckte ihn. Stepan fragte ihn, ob er noch an seine Mutter denke. Serjoscha wurde dunkelrot, senkte den Kopf und verneinte. Als der Hauslehrer ihn später auf der Treppe sitzen sah, konnte er nicht erkennen, ob Serjoscha zornig war oder ob er geweint hatte. »Sie sollten ihn in Ruhe lassen«, rief Serjoscha. »Woran er denke, ginge niemanden etwas an.« Nicht dem Lehrer rief er es zu, sondern der ganzen Welt. Musik. Kostja? Kostja, wach auf! Hab keine Angst, Kostja. Vielleicht ist nichts, aber... Es wäre doch gut, die Hebamme zu rufen. Levin war im Nu auf den Beinen und fuhr in den Schlafrock. Er rannte die Treppe hinunter, ließ die Hebamme rufen und stürmte zum Haus des Arztes. Die Minuten, die verstrichen, bis der Arzt sich angezogen hatte, Kaffee getrunken hatte und endlich zu ihm heraustrat, erschienen ihm endlos. Zu Hause befiel Levin eine solche Angst, dass er es in der Stube kaum aushalten konnte und am liebsten davongerannt wäre. Aller Zeitbegriff kam ihm abhanden. Er konnte Stunden und Minuten nicht mehr unterscheiden. Dann plötzlich erklang ein markerschütternder Schrei, der Levin den Boden unter den Füßen wegzog. Und seiner selbst nicht mächtig, rannte er ins Schlafzimmer. »Es ist vorbei«, lauteten die kaum vernehmlichen, aber von Glück atmenden Worte aus Kittys Mund. Unsagbar schön und ruhig lag sie da, die Hände auf der Decke, matt, erschöpft und doch erfüllt von maßlosem Glück. Der Aufenthalt in Moskau wurde Anna und Wronski unerträglich. Und die unbehagliche Stimmung, die zwischen ihnen herrschte, verschlimmerte sich bei jedem Versuch, sie beizulegen. Anna konnte das Gefühl, dass seine Liebe erloschen sei, nicht loswerden. Da sie keine bestimmte Ursache für ihre Eifersucht fand, richtete sie sie auf jedes erdenkliche Ziel und sie sah die Schuld an allem, was sie heimsuchte, bei Wronski. »Ich kann das Warten nicht mehr aushalten. Das Warten und das Hoffen, Scheidung oder nicht, ich kann nicht mehr. Diese Sache darf keinen Einfluss mehr auf mein Leben haben. Ich will, dass wir morgen abreisen.« »Das muss doch nicht so überstürzt sein.« »Für dich ist es überstürzt, weil du mich nicht verstehst. Erst gestern hast du mir gesagt, ich liebte mein eigenes Kind nicht.« »Das habe ich nie gesagt.« »Warum prahlst du immer so mit deiner Aufrichtigkeit, wenn du mich doch nur anlügst? Wenn du mich nicht mehr liebst, dann sag es mir doch. Ein Mensch, der mir vorhält, er hätte mir alles geopfert, ist nicht nur ehrlos, sondern herzlos.« »Nein, das halte ich nicht aus. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen.« Er hasste sie. Er liebte sie nicht, hatte sie nie geliebt. Jetzt sah sie es klar. Sie sah alles deutlich vor ihrem inneren Auge. Ihre Fantasie verschlimmerte seine Worte, legte ihm Dinge in den Mund, wie der roheste Mensch sie nicht gröber hätte sagen können. »Er hasst mich. Er liebt mich nicht. Er liebt eine andere, natürlich. Das muss ein Ende haben. Ein Ende. Ich muss ein Ende machen. Es ist alles Verstellung, Verlogenheit und Heuchelei. Er hat mir doch gesagt, dass er mich hasst. Dass er mich nie geliebt hat. Er hat es mir doch gesagt. Ganz deutlich gesagt. Wäre ich doch gestorben damals. Wäre ich doch gestorben.« Wronski war fortgefahren, ohne ihr zu sagen, wohin. Sie fuhr zu Dolly. Doch hier traf sie ausgerechnet auf Kitty und war plötzlich überzeugt, dass Kitty diejenige sein musste, die Wronski liebte, die er noch immer bedauerte, nicht geheiratet zu haben. Sie war sicher, dass Dolly und ihre Schwester sie gemeinsam hintergingen, dass sie sich mit Wronski gegen sie verschworen hätten. »Ich fahre zum Bahnhof. Und wenn ich ihn dort nicht treffe, dann fahre ich auf das Gut. Ja. Und dort ertappe ich ihn auf frischer Tat.« Die Klarheit, mit der sie plötzlich ihr eigenes Leben sah, ließ sie schweben. Die Passanten, die an ihr vorbeiliefen, schienen ihr die Wahrheit über Wronski zuzuflüstern und alles von ihr zu wissen. Ein Güterzug kam angerast, der Bahnsteig erzitterte. Und ihr war, als risse der Zug sie mit. Da kam ihr jäh der Mann in Erinnerung, der an jenem Tag, als sie von Petersburg gekommen war und erstmals Wronski getroffen hatte, vom Zug überfahren worden war. Und da wurde ihr klar, was sie tun musste. Sie blickte unter die Wagen, auf die Schrauben und Ketten, die eisernen Räder, suchte die Mitte zwischen den Vorder- und Hinterrädern zu finden, suchte die Sekunde zu berechnen, wann die Wagenmitte ihr gegenüber war. Sie hatte das Gefühl, dass sie vom Strand in die Wogen sprenge. Ein Gedanke durchzuckte sie. »Wo bin ich? Was tue ich? Warum?« Fast 2 Monate waren vergangen. In den Wochen nach Annas Tod hatte Wronski kein Wort gesprochen, fast nichts gegessen. Und seine Freunde hatten dafür gesorgt, dass alles aus seiner Umgebung entfernt wurde, womit er sich das Leben hätte nehmen können. Nun war er im Begriff, Russland zu verlassen. Er hatte sich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet. Als Waffe sei er noch etwas wert, sagte er sich. Als Mensch nur eine Ruine. Kitty sah ihren Mann Tag ein, Tag aus philosophische Bücher lesen und fragte sich, welche Wahrheit er dort nur zu finden hoffte. Levin hatte weiter gelebt, weiter gedacht, hatte weiter empfunden, viel Glück und Freude genossen, solange er nicht über den Sinn seines Lebens nachgedacht hatte. Aber ohne zu wissen, was er sei und wozu er da sei, konnte er nicht leben, schoss es ihm immer wieder durch den Kopf. Und Levin, der glückliche Familienvater, der gesunde Mann, stand wiederholt so dicht vor dem Gedanken an Selbstmord, dass er Stricke versteckte, um sich nicht aufzuhängen. Dass er vermied, mit einem Gewehr aus dem Haus zu gehen, weil er fürchtete, sich damit zu erschießen. Doch Levin erschoss sich nicht und erhängte sich nicht, sondern lebte weiter. Etwas regte sich doch in ihm. Nicht wie eine jähe Erleuchtung kam es über ihn, doch eine Empfindung drang langsam und qualvoll in seine Seele. Ich werde mich noch oft ärgern und heftig werden, meine Gedanken zur falschen Zeit in Worte kleiden, werde meiner Frau gegenüber ungerecht sein und es bitter bereuen. Aber was immer auch mit mir geschieht, mein Leben ist nicht mehr zwecklos wie früher, sondern es hat einen unzweifelhaften Sinn. Es ist das Gute, das ich in jeden Moment meines Lebens hineinlegen kann.